Sibylle Berg, 1966 in Weimar geboren, gehört zu den provokantesten und renommiertesten Autorinnen ihrer Generation. Das Hörspiel präsentiert heute ihren neuesten Roman in einer Ursendung. Damals, im Winter, vor 4 Monaten. Draußen war ein Winter gewesen, der den Bildern, die wir früher vom Winter gehabt haben, nicht einmal entfernt glich. Saubere, tiefgekühlte Dezember mit Reif und kleinen Häusern, in denen gepflegte Familien vor Bratäpfeln saßen, gab es schon lange nicht mehr. 3 lange Monate wird das Licht sich kaum verändern. Dem Winter wird ein verregneter Frühling folgen, der in einen trüben Sommer übergeht. Nebel lag auf der Stadt, die noch nicht einmal eine Stadt war, und der Mensch hielt Winterschlaf. Die es sich leisten konnten, verließen ihre Häuser nicht. Sie schlurfen in Pyjamas herum, Speisereste im Haar, leere Pizzaschachteln unter dem Bett und Spinnen mit neurotischen Gesichtern spinnen ihre Netze zwischen den Läufen der Personen. Ich war auf der Straße gewesen, hatte eine Zeitung kaufen wollen und als ich, die Augen vor dem Elend halb verschlossen, das einzige im Winter geöffnete Café passierte, vermeinte ich darin, ein Gespenst aus der Vergangenheit wahrzunehmen. Eine füllige Frau mit Armprothese saß da. Als ich auf dem Rückweg vom Kiosk erneut an dem Café vorbeikam, war sie verschwunden. Da man sich der Realität nie allzu sicher sein durfte, betrat ich wenig später unser Haus mit Sorge. Hallo. Man kann nicht oft genug überprüfen, ob all das, was einen froh macht, noch an seinem Platz ist. Mir war schwindelig geworden vor Erleichterung. Denn der Mann war da. Er liegt und schläft. Und sieht wunderbar dabei aus. Doch anders als bei den meisten seiner Spezies, die nur im Schlaf entspannt und reizend wirken, kannte sein Ausdruck keine Veränderungen. Auch nach dem Erwachen würde er wie benommen bleiben und seinen schweren Körper bewegen, als wäre er in einem anderen Element zu Hause als in der Luft. Vielleicht nimmt sich der Mann unter Wasser gewandt aus. Ich blickte auf der Schwelle stehend in den Raum, ins Bett, auf die 110 Kilo darin, die keine Geräusche machten. Manchmal hielt ich dem Mann die Nase zu, denn ich wollte sehen, ob er noch lebte. Offensichtlich ja. Ich nannte ihn nur der Mann, damit er nicht verschwinden würde, da sich doch meist alles, dem man einen Namen gibt, entfernt. Dass alles, was das Leben an Großartigem für mich bereithalten würde, nur ein Mensch war, hätte mich beschämen können. Doch es war mir völlig unwichtig, vor mir selber glänzend dazustehen. An jenem Tag, der die Persiflage eines Winters war, erinnere ich mich, weil ich damals so glücklich war, dass ich fast traurig wurde. Denn ich wusste, dass einem alles genommen wird, was Glück erzeugt. Der Mann schläft. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg. Der Mann öffnete die Augen und war sofort anwesend. Da gab es kein langsames Zu-sich-Kommen. Wo bin ich? Was tue ich hier? Er wachte auf, sein Blick suchte mich, dann entspannte er sich. Du bist da. Ich war da und alles gut damit. Er rollte sich auf den Rücken wie ein Walfisch, der von weinenden amerikanischen Frauen ins Meer zurückbefördert wird. Alles an ihm war groß und rund. Er wirkte wie ein Spielzeug für Kinder, das man in die Badewanne legt und das über Nacht das Zehnfache seiner eigentlichen Größe erreicht. Ich hatte ihn gerne. Auf eine bedingungslose Art. Und vielleicht empfand er dasselbe für mich. Ich würde es durch Fragen nicht herausfinden. Ich misstraue den Worten. Ich hatte zu viele befremdliche, kurze Liebesgeschichten hinter mir. Und ich wusste, dass es sehr selten war, dass sich zwei mit der gleichen Müdigkeit und dem Wunsch, nicht allein zu sterben, erkannten. Draußen ging ein kleiner Regen. Ich ging nochmals zu Bett, einfach weil ich es konnte und weil da dieser Mann war, der mein Zu-Bett-Gehen nicht allzu verzweifelt erscheinen ließ. Wir sollten verreisen. Ich kletterte auf den Bauch des Mannes, der wie ein Mittelgebirge war, um mich darauf zu legen. Verreisen. Und das war ganz sicher der dümmste Gedanke, den ich in meinem ganzen Leben geäußert habe. Damals im Winter. An diesem Morgen, der immer noch besser war als alles, was folgen sollte. Heute. Nacht. Es wird nie vollkommen dunkel im Raum. Der Mond, die Laternen, die Läden machen das. Die Luft ist immer ein wenig klamm und feucht. Reizklima. Das Meer liegt 10 Meter von meinem Bett entfernt. Ein schwarzes Loch, das ich ständig bemerkbar machen muss mit Wellen und Wispern und Rauschen. Die Nacht ist mir noch mehr Feind als der Tag. Keine Rituale, keine Ruhe, nichts. Außer der halben Dunkelheit und den Geräuschen. Und ich, die ich mich zwinge, nach unten zu gelangen, wo die Ohnmacht wartet. Ich habe den Sieg des Körpers akzeptiert und packe ihn nun bei Nacht in das Bett, das zu klein für 2 Personen war, das zu groß ist für mich allein. Seine Seite befindet sich noch, wie er sie verlassen hat. Das Kissen mit einer Mulde, in der sein großer Kopf gelegen hatte. Das Laken zerknittert. Ordnung machen heißt, dass ich akzeptiere. Die Augen zu, die Glieder entspannt, den Atem beobachten. Die Gedanken verjagen und mich bewegen. Auf die Seite, auf den Rücken, auf den Bauch und die Hand auf die leere Seite des Bettes schieben. Und da liegt sie nun und wartet auf ein Wunder. Auf etwas anderes als den kalten Wind, der durch das Fenster drängt. Ehe alles begann. Damals vor 4 Jahren. Ich misstraute der Liebe zutiefst. Ein Marketinginstrument, um Waschmittel zu verkaufen. Ich war wie die meisten meiner Generation mit nur einem Elternteil aufgewachsen, das auch bei mir weiblich war. Und hatte darum keine Erfahrung mit Männern. Sie blieben mir immer unvertraut. Leere Projektionsflächen für kitschige Ideen. Meine Versuche, Teil eines Paares zu werden, waren in all den Jahren theoretisch geblieben und endeten ausschließlich mit dem Gefühl, allein unter Straßenlaternen gestanden und die Wohnungen junger Männer beobachtet zu haben, in denen sie mit jungen Frauen unbeschwert lachten. Das Einzige, was Männer mehr schätzen als sehr junge Partnerinnen, sind sehr reiche Frauen. Denn ihre Faulheit ist noch stärker als ihr Drang nach repräsentativen Trophäen. Hatte man beides nicht zu bieten, ließen sie sich wohl für eine Nacht verführen und zeigten darauf ihr Desinteresse in unentschlossener Art. Männer sind keine Meister der Zivilcourage. Und ich hatte oft den Eindruck, sie würden es bevorzugen, eine ältere Frau, mit der sie ohne Nachdenken eine Beziehung begonnen hatten, stürbe möglichst unauffällig. Denn dann könnten sie sich trösten lassen. Ich würde so gerne, du großartige, nur reicht es irgendwie nicht. Ich lag auf einer Matratze in einem unaufgeräumten Knabenzimmer und war ratlos, weil ich nicht wusste, wie ich elegant aus diesem Raum verschwinden konnte. Ich bin nicht frei für dich. Da ist so ein Besetztzeichen in mir. Wir können unsere Beziehung nicht in dieser Form weiterführen. Ich merke, dass ich mich nie in dich verlieben können werde. Außer tiefer Verzweiflung gibt es keinen Grund, mit einem dieser Männer sein Leben zu verbringen. Es ist wohl besser, wenn du jetzt gehst. Ich hätte gerne etwas zu sagen gewusst, was dem jungen Mann Schmerzen zugefügt hätte. aber es fiel mir nichts ein. Es gab nichts, was ihn verletzen konnte, denn er war Mitte 30, verfügte über straffes Fleisch, volle Haare und gesunde Zähne und dachte, dass die Welt auf ihn wartete. Vermutlich hat er damit sogar recht. Ich kleidete mich an. Eine ältere Frau, die in ihre Sachen steigt. Vor dem Haus stand ich dann, erstarrt vor Sehnsucht nach etwas, das ich mit dem jungen Mann in der Wohnung verwechselt hatte. Und Scham. Heute. Nacht. Fast morgen. Bald ist die Nacht vorbei und vor mir liegt ein unendlicher Tag. Geschlafen wird nicht, gar geträumt. Nur gelegen und gefroren und solche Angst vor dem Erwachen. Der unangenehmste Moment des Tages, wenn das Liegen zu Schmerzen beginnt, weil Nervosität die Glieder zucken macht. Und wieder nicht gestorben sein über Nacht. Keine Feuerwalze hat die Insel ergriffen, keine Springflut. Hell ist es und zu laut, als dass ich mich weiter totstellen könnte. Waschen, anziehen. Die Sachen riechen noch nicht. Ich hoffe, sie riechen nicht. Sonderaktionen wie das Reinigen meiner Kleidung haben keinen Platz in meinem organisierten Tagesablauf. Jeden Morgen um 6 stehe ich auf. Aber ich gehe nicht mehr jede Stunde zur ankommenden Fähre. Schaue nicht mehr in die chinesischen Gesichter, ein paar weiße. Bei jedem hellen Fleck geht das Herz schneller, pumpt das Blut in den Kopf. Die Venen dick. Sie könnten platzen. Platz doch endlich. Damals, vor 4 Jahren. Meine Berufsausübung fand in angenehm reduziertem Umfang statt. Die meisten Lebensläufe verliefen weitaus unerfreulicher als der meine und mit dieser Erkenntnis gelang es mir, den Tag zu überstehen. Man gewöhnt sich an ein Leben in beruflicher Abhängigkeit so wie an einen Tumor, den man mit sich spazieren trägt. Mein Abteilungsleiter hatte mich zu sich bestellt, weil er mir Details zu einem unfassbar langweiligen Auftrag geben musste. Ich schrieb seit 20 Jahren Gebrauchsanweisungen und die Informationen, die der Mann mir gab, waren vollkommen unsinnig. Ich hätte ihm sagen können: Hören Sie, diese albernen Maschinen funktionieren alle gleich. Ein paar Knöpfe, neuerdings auch Dinge zum Programmieren. Es wird sowieso keiner verstehen, was ich schreibe. Die Funktion von Gebrauchsanweisungen besteht einzig darin, dem Verbraucher Respekt vor der Maschine und das Bewusstsein der Unterlegenheit zu verschaffen. Dann hat er das Gefühl, sein Geld gut angelegt zu haben. Doch ich war nicht ausreichend boshaft, um ihm den Höhepunkt seines Tages zu zerstören. Auch er nur ein Verlorener, der in der Nacht um seine Arbeit zittert. Seine dürren Beine stecken in einer Pyjamahose und doch friert er. Hat solche Angst und weiß nicht einmal wovor. Bald ist er tot, wird verbrannt, seine Gebeine zermahlen. Am selben Tag sterben 150.000 andere, die keinerlei Spuren hinterlassen. Ich begann unvermittelt zu weinen. Heute Morgen. Ich sitze in einem Café und esse eine Kleinigkeit, weil Verhungern zu lange dauern würde. Ich habe darüber gelesen. Ich esse, weil etwas vor mir steht. Wenn nur das Schlucken nicht so mühsam wäre und das Starren dabei. Nach meinem Kaffee gehe ich, wie jeden Tag, die gleiche Strecke über die Insel. Der Weg durch den Dschungel ist aus Betonquadern. Wie alte Autobahnen. Ich kenne jede Platte, jeden Riss, jede Spalte, in der Gras wächst. Ich kenne jedes Haus im Dorf. Es sind an die 100. Nach etwa 20 Minuten unbewohnten Grüns wieder ein paar alte Häuser. Eine Suppenküche, ein Laden mit Strandspielzeug am Rand des Plattenwegs, der dann zu Sand wird, Bucht und Meer und ein kleines Hotel mit Kaffee. alles reizend, wenn man es denn reizend haben wollte. Der Körper wie betrunken. Der Herzschlag beruhigt sich. Elegant in Zeitlupe schwebe ich am Haus des Masseurs der Insel vorbei. Er wirkt so grimmig. Wer lässt sich wohl von einem Mann massieren, der wie ein Eisenbieger auf dem Jahrmarkt wirkt? Wie jeden Tag setze ich mich am Strand auf eine Bank. Es ist immer dieselbe und ich schaue aufs Meer. Auch nicht ausgetauscht über Nacht. Und immer sind da Paare, die Drachen steigen lassen. Stellvertretend für sie fliegt der Drachen auf an einen Ort ohne Raumprobleme. Und immer sind da Kinder, die leise meditierend geradeaus schauen. Ein seltsamer Ort. Wie ein lebendig gewordenes Bild aus einer Broschüre der Zeugen Jehovas. Wir hatten uns überlegt, wie es ist, hier ein Haus zu kaufen. Mit ihm könnte ich überall sein. Und ohne ihn nirgends. Nach 4 Stunden gehe ich zurück. Zurück nach Hause, denke ich aus Versehen. Und weiß zum einen nicht, wo das ist. Zum anderen wird mir sofort kalt. Schweiß auf der Stirn. Das Herz schlägt viel zu schnell. Abreisen. Das wäre eine gezielte Aktion. Das heißt, ein Ticket buchen. Ein Flugzeug besteigen. Zurück in mein Leben und akzeptieren, dass ich wieder alleine bin. Damals, vor 4 Jahren. Zu Hause war mir selten unwohl. Verspannt wurde ich allein, wenn ich raus auf die Straße musste. Die Menschen haben ihre niedlichen Momente. Doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass die meisten von überwältigender Einfalt und Niedertracht sind. An mir konnte ich beobachten, wie überaus schnell der Wunsch entstehen konnte, andere mit Einkaufswagen zu rammen. Dieser Tag war mir vom Morgen an verleidet, denn ich hatte eine Verabredung. Außer 2, 3 ehemaligen Freunden, die über die große persönliche Freiheit verfügten, sich nicht wichtig zu nehmen, forderte mich seit geraumer Zeit keiner mehr zu Aktivitäten auf. Ich hatte zu oft abgesagt. Doch auch die wenigen, die sich noch meldeten, setzten mir unangenehm zu. In monatlichen Abständen drangen sie über das Telefon in meine behagliche Wohnung. Da standen ihre virtuellen Leiber, vorwurfsvoll die Augenbrauen nach oben gezogen, mit spitzen Mündern und setzten mich unter Druck, indem sie keine Lügen akzeptierten. Ach komm schon, du arbeitest doch abends nie. Zu allem Überfluss bekam ich am Nachmittag darüber hinaus noch unangemeldeten Besuch. Die seltsame Bekannte, die mich besuchte, begleitete mich schon seit Jahren durch mein Leben. Wie ein muschelbeklebter Aschenbecher, den man bei jedem Umzug in einen Karton legt, mit dem Vorsatz, ihn endlich wegzuwerfen. Die seltsame Bekannte war immer allein gewesen. Und wie fast alle, die immer allein bleiben, hatte sie sich fast ausschließlich mit Projektionen aufgehalten. War davon ausgegangen, dass jeder Mann, der sie in Aufregung versetzte, das Gleiche für sie empfinden müsste. Hatte wegen der mangelnden Zivilcourage der Männer die meiste Zeit ihres Lebens auf Nachrichten gewartet, die nie eintrafen. War bitter geworden über dem Warten und fühlte sich betrogen. Von den Männern, der Regierung, der Gesellschaft. Es gibt nichts, was sie nicht auf sich bezieht. Sieht sie eine schöne Landschaft, so erscheint es ihr ungerecht, dass sie darin kein Haus besitzt. Das Unangenehmste an ihr war jedoch die Entschlossenheit, sich in meinem Leben aufzuhalten. Nach ihrer ungebetenen Ankunft war sie sofort in einen Sessel gefallen, hatte ihre Schuhe von den geschwollenen Füßen gestreift und angefangen, ohne Unterlass zu reden. Ich plane, nach Burundi zu gehen. Die armen Menschen da brauchen Unterstützung. Ich werde in einem Hilfswerk tätig sein, im Dschungel auf einer Campingliege schlafen und helfen werde ich. Helfen. Helfen. Ich werde Kinder auf den Knien wiegen und Brunnen graben. Ich gestattete mir nur innerlich die Frage, mit welchem Spezialwissen sie denn den Einwohnern von Burundi überlegen sei. Die seltsame Bekannte dozierte währenddessen über die Politik Amerikas, von der sie keine Ahnung hatte, und gelangte über die Achse Russland-Irak zu unterdrückenden Männern und Beziehungsfragen im Allgemeinen. Die Männer haben doch Angst vor starken Frauen. Gab es einen größeren Witz als den Menschen? Emotionale Krüppel in abstoßenden Hüllen torkelten wir durch ein Dasein, das an Lächerlichkeit nicht zu überbieten war. Heute Nachmittag. Äußerst entschlossen geht ein Regen auf die Insel nieder. Da ist keine Luft zwischen den senkrecht stehenden Wassersäulen. Er produziert keine erkennbaren Tropfen in seinem ernsthaften Anliegen, alles, was sich bewegt, wegzuspülen. Gott ist böse. Je älter ich werde, umso häufiger flackern kleine Erinnerungen auf. Momente, wie man sie beim Hören vertrauter alter Lieder hat, die mir klar machen, was für immer verloren ist. Im Regen hatte ich gestanden. Vor dem Haus eines Jungen, der mit meiner Freundin in seinem Bett lag. Aber das wusste ich nicht. Ich war 16 und unsterblich. Nie mehr die Aufregung jugendlicher Leidenschaft, da man glaubt, besonders zu sein und alles anders zu machen als all die anderen. Nie aufhören, miteinander zu reden, nie sich nicht berühren und immer sich unendlich fühlen. Denkt man und vergisst es doch, wenn man sich trennt. Nebeneinander steht, als hätte man sich nie gesehen. Auch nicht wissend, dass bereits die nächste Liebe nur noch ein Schatten der ersten sein wird. Damals, vor 4 Jahren, ich war vor der seltsamen Bekannten zu meiner anderen ungeliebten Verabredung geflüchtet. Das Restaurant, in dem wir verabredet waren, sah aus, wie alle Restaurants in jener Zeit aussahen. Der Versuch, die Atmosphäre französischer Bistros nachzugestalten, hielt sich hartnäckig. Obgleich jeder Gastwirt inzwischen begriffen haben sollte, dass rote Lederbänke ohne ein glamouröses Publikum darauf nur rote Lederbänke sind. Ich versank in leichten Schlaf, während die Bekannten detailliert über den Zustand des Kunstbetriebs diskutierten. Entschuldigung. Keine Ursache. Ein massiger Mensch drängte sich neben mir auf die rote Sitzbank. Er fiel mir in meiner Apathie nur dadurch auf, dass er in der Umgebung der nachgestellten Bohème-Welt völlig unpassend wirkte. Er war mit 2 Frauen gekommen, die vielleicht mit ihm verwandt waren. Die Frauen unterhielten sich und der Mann war umgehend auf eine Art in sich versunken, die wie ein Wachkoma wirkte. Wir saßen auf der Bank, so dicht nebeneinander, dass sich unsere Arme berührten, und verfolgten die Gespräche der Paare, mit denen wir gekommen waren, nicht. Mir ist unklar, aus welchem Impuls wir uns einander zuwandten. Klügere als ich versuchen immer noch zu erforschen, was Menschen aneinander interessiert. Frühkindliche Prägungen oder die Ablehnung frühkindlicher Prägungen? Wir werden es irgendwann herausfinden. In jenem Moment handelten wir einfach und befanden uns, soweit ich von mir sprechen kann, in einem geschlossenen Raum miteinander, in dem es ruhig war und auffallend angenehm. Erst lehnten wir nebeneinander auf dieser roten Bank und lauschten den Gesprächen der Menschen, die klangen wie leise Musik in einem Fahrstuhl. Und irgendwann standen wir zusammen auf und verließen das Restaurant, was, wie es den Anschein hatte, unseren Begleitern egal war. Wir liefen völlig unverständliche Straßen entlang. Ich hatte keine Ahnung, wo wir uns befanden und waren müde auf eine Art, dass wir sofort leise zu Boden gleiten wollten. Hier. Hier. Schließlich standen wir vor dem Hotel, in dem er schlief. Der Moment war seltsamerweise nicht aufregend und endgültig zugleich. Wir umarmten uns und ich wusste, dass ich aus diesen Armen und von dem festen, runden Leib nicht mehr weg wollte. Heute Abend. Ich mache einen Abendspaziergang. Vielleicht werde ich müde dabei. Den Weg kenne ich auch bei Dunkelheit. Auch mit geschlossenen Augen. Auch mit abgetrenntem Kopf. Ein Geräusch lässt mich innehalten. Ein Geräusch wie ein Winseln. Schwer auszumachen im Dämmerlicht neben meiner Parkbank. Ein Bündel, das zuckt. Ich trete näher hin und erkenne, dass es ein Kind ist, was da liegt. Ein kleines Mädchen. Vielleicht 10 Jahre. Es ist schwer für mich, das Alter von Asiaten zu schätzen. Sie sehen lange Zeit aus wie Kinder, bis sie scheinbar innerhalb von Stunden verschrumpeln. Wie freundliche Pflaumen. Ich berühre das Kind nicht, das da weinend in sich zusammengerollt neben der Bank schnauft. Denn ich weiß, wie sich Berührungen anfühlen, um die man nicht gebeten hat. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in diese peinliche Situation bringe. Alle Wetter, das nenne ich Stil. Ich will dem Kind nicht zur Antwort geben, dass mir nichts mehr peinlich ist, weil das Gefühl dazu meint, dass man sich für die Menschen um einen interessiert. Sie müssen sich nicht um mich kümmern. Am liebsten wäre mir, Sie würden mich nicht weiter beachten. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Eigentlich widerstrebt es mir, ein weinendes Mädchen nach Untergang der Sonne am Strand zurückzulassen. Aber da ich weiß, dass nichts unangenehmer ist, als anderen seinen Willen aufzudrängen, stehe ich auf und will gehen. Bleiben Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Bleiben Sie noch ein bisschen. Ich möchte eigentlich doch nicht alleine sein. Es ist mir unangenehm, Ihnen zur Last zu fallen. Es wäre unhöflich, Sie nicht darüber zu informieren, warum ich hier liege und Ihnen Ihren Abend verdorben habe. Ich vermisse meine Mutter. Sie hat mich vor 2 Wochen zu meinem Großvater gebracht. Er ist der Masseur hier auf der Insel. Hat mich umarmt und gesagt, dass ihre Gründe habe zu gehen und dass ich nicht auf sie warten solle. Dann ging sie. Ich habe ihr vom Fenster aus nachgesehen, wie sie die Gasse hinunterlief. Zur Fähre. Und ich bin ihr nicht gefolgt. Meine Mutter ist eine Person, die man nicht unbedingt als warmen, liebevollen Menschen bezeichnen würde. Sie war immer wie abwesend. Auch wenn sie mir körperlich nahe war, befand sich der Teil, der einen Menschen ausmacht, an einem anderen Ort. Insofern ist es vermutlich folgerichtig, dass ihrem Geist nun an diesen Ort folgen musste. Der Blick des Mädchens schwimmt ein wenig davon, und ich befürchte, sie könnte zu weinen beginnen. Ich weiß nicht, ob ich Sie in dem Fall trösten kann. Ich kann ja nicht einmal mich trösten. Würden Sie mich zu meinem Großvater begleiten? Das würde es irgendwie leichter machen, meine Abwesenheit den ganzen Tag zu erklären. Gehen wir. Damals, vor 4 Jahren. Berufliche Umstände hatten den Mann in die Stadt geführt, in der ich mich seit Jahren unentschlossen aufhielt. Statt wieder dorthin zu fahren, wo er wohnte, blieb der Mann jedoch für eine nicht näher definierte Zeit in der Stadt. Für die unklar umrissene Zeit der Anwesenheit des Mannes in meiner Stadt erstellte ich minutiöse Pläne, denn ich glaubte, dass man alles daran setzen musste, der Realität wehrhaft zu begegnen. Die bedeutete, dass es keinen wirklichen Grund dafür gab, dass einander unvertraute Menschen ihre Zeit miteinander verbrachten. Keiner hat sich jede Anstrengung unterzogen, eine Liebe zu schildern, die ruhig und still verläuft, die freundschaftlich ist und eine gewisse Niedlichkeit ausstrahlt. Jahre war es her, dass ich eine Person, die nicht ich war, täglich getroffen hatte. Um genau zu sein, vermutlich war meine Mutter die letzte gewesen, mit der ich in gewisser Regelmäßigkeit verkehrt hatte. Das stellt man sich doch nicht vor, in seinen Träumen von Liebesgeschichten, dass die Anwesenheit von jemandem 24 Stunden am Tag bedeutet, das eigene Leben zu ändern. Man träumt von Sekundenaufnahmen, von Wegen in der Herbstsonne, Licht, das durch Küchentüren fällt, und Großmutter lebt noch. Aber ich konnte mich sehr gut neben dem Mann aufhalten. Es gab zwischen uns eine schweigende Übereinstimmung in dem, was wir als gegeben voraussetzten, woran wir glaubten und was wir verachteten. Wir verhielten uns, als könnten wir den komplizierten Beginn der Bekanntschaft überspringen und an dem Punkt weitermachen, da man gemeinsam eine Grabstätte sucht. Dann teilte mir der Mann mit, dass er nun wieder nach Hause müsse. Ich heiße Kim. Vielleicht ist es angemessener, dass Sie meinen Namen kennen. Wenn ich Sie schon in merkwürdige Familiensituationen verwickle. Heute. Nacht. Es ist nicht so einfach, ein Kind zu sein. Man muss bei jemandem wohnen und ist völlig abhängig von seinen Launen. Ob man will oder nicht. Haben Sie sich das schon einmal so überlegt? Es ist auch nicht sehr viel angenehmer, erwachsen zu sein. Man verspricht sich vom Erwachsensein, dass dann alle Bedürfnisse keine mehr wären, weil man sie sich dann selber zu erfüllen in der Lage ist. Ist man nicht. Man ist nur groß und weiß auch nicht weiter. Man sieht die Veränderung der Zellen, ein Krebsgeschwür vor dem Ausbruch. Und man sehnt sich immer noch. Und Erfüllung wird immer unwahrscheinlicher. Sie haben recht. Vermutlich sollte ich mein Schicksal nicht überbewerten. Es scheint, als sei es eine Episode aus der Reihe normaler Unerfreulichkeiten, die am Ende ein Leben ausmachen. Wir haben das Haus des Masseurs erreicht. Ich muss jetzt rein. Und mich eventuellen Vorwürfen stellen. Ich schaffe das alleine. Wenn Sie mögen, können wir uns morgen früh treffen. Ich hole Sie ab. Ich könnte Ihnen meinen Lieblingsplatz zeigen. Bis dann. Damals. Vor 4 Jahren. Nach unserem ersten Abschied vermisste ich den Mann bereits nach 1 Stunde auf eine sehr körperliche Art. Mir ist kalt. Es war uns nicht vergönnt, unserer Bekanntschaft telefonisch eine gewisse Dreidimensionalität zu geben, denn riefen wir einander an, saßen wir in der Folge schweigend mit Hörern in der Hand und schauten aus dem Fenster. 3 Wochen saßen wir mit dem Telefon in der Hand und sahen auf die Straße oder sendeten uns Kurzmitteilungen mit außerordentlich belanglosem Inhalt. Ich gehe einkaufen. Ich habe ein Tier gesehen. Schlaf gut. Worte, die nichts meinten, außer dass wir aneinander dachten. Anderweilen schlich ich durch mein Leben, dem es auffallend an Harmonie gebrach. Es war neu, dass ich die kleine Melancholie, die oft bei mir zu Besuch war, einem klaren Ursprung zuordnen konnte. Der bedauernswerte Zufall, der Menschen geschaffen hat, ohne sie mit einer klaren Aufgabe auszustatten, ist ohne jemanden, den man gerne berühren will, schwer zu ertragen. Ein neuer Tag, morgen. Der Hügel über dem Hafen. Der Weg führt über den Kamm hinunter zum Ufer bis zu einer kleinen Lichtung, die aussieht wie aus einem Walt Disney-Film mit einem roten Haus, das wirkt wie eine Riesenschuhschachtel. Was ist es? Hier komme ich immer her, wenn ich traurig bin. Mir vorzustellen, ich sei erwachsen und bräuchte keinen mehr. Das Haus steht offensichtlich schon lange leer. Aber es verfehlt seine Wirkung nicht. Es sieht aus wie der Bruder des Hauses, in dem ich mit dem Mann gelebt hatte, irgendwann. Ich verliere die Fassung auf eine Art, wie ich sie in den vergangenen Wochen hatte vermeiden können. Das Mädchen, so bemerke ich nach einer ganzen Weile, sitzt unangenehm berührt neben mir. Als ich gestern nach Hause kam, saß mein Großvater am Fenster. Den Raum betrat, merkte ich der Haltung meines Großvaters an, dass er den ganzen Tag dort gesessen haben musste, um auf mich zu warten. Er stand auf und ging aus dem Raum. Er fragte mich nichts. Er verließ den Raum, ohne mich anzusehen. Das Gute an der Situation ist, dass ich meinen Großvater nicht enttäuschen kann, weil er es bereits ist. Es ist seine Haltung dem Leben gegenüber. Vielleicht ist er so geworden, vielleicht so geboren. Da kenne ich mich noch nicht genug aus. Und, was machst du jetzt? Ich werde warten. Meine Tage vergehen mit Wachsen, Lernen, Essen, Schlafen. Vielleicht ist es ganz gut für meine Zukunft, wenn ich nicht durch emotionale Kinderdinge vom Lernen abgehalten werde. Ich kann dann eine gut ausgebildete Person werden, die später mal einem Labor vorsteht, in dem wir etwas entwickeln, was Menschen zu freundlicheren Wesen macht. Ich ahne, was kommen wird. Das kleine Mädchen wird mir mit ihrer Weisheit den Weg zurück ins Leben zeigen. Wir werden irgendwann zusammen lachen. Meine Haare werde ich wie ein junges Fohlen in den Wind werfen und in ein neues Leben traben, in dem ich eine einfache, aber erfüllte Dame unbestimmten Alters wäre, die Tonzeug töpfert, karitativ tätig ist und sehr viele Freunde aus der Volkstanzgruppe hat. Ich will diese letzten 30 Jahre nicht. Nicht so, nicht allein. Nicht ohne berührt zu werden. Nicht ohne einen Mann mit Bauch, auf dem ich mich einrollen kann. Ich will nicht zurück in den Irrsinn, der heißt, alles kann dir genommen werden, dauernd. Wenn du dich wohlfühlst, wenn du vergisst, dass Leben Demütigung heißt, gerade dann kommt es und schlägt zu. Der Tod, das Schicksal, Gott, das Böse. Mit unglaublicher Gleichgültigkeit überrollt es deinen Mann mit der Tram. Lässt es dein Kind an einem kleinen, miesen Bakterium verrecken. Nichts ist für dich. Nichts für dich so, wie du es dir vorgestellt hattest. Und das werden wir dir zeigen. Kommen Sie. Wir gehen zu meinem Großvater. Ich koche uns was. Damals, vor 4 Jahren. Vor dem Zugfenster hielt sich die Schweizer Kulisse auf. Dieses verstörend unreale Land. Je näher ich dem vermeintlichen Standort des Mannes kam, desto unruhiger wurde ich. Ganz sicher sein sollte man sich nie mit der Idee, einen anderen Menschen zu treffen. Denn vielleicht ist er unterdessen verstorben. Oder in den Krieg gezogen. Der Zug fuhr am See entlang, nach Locarno. Ein Ort, der trotz aller Versuche, ihn zu bebauen, bis der Tod einträte, immer noch wirkte wie in einem deutschen Ferienfilm aus den 50ern. Ich stieg aus. Am Ende des Bahnsteigs entdeckte ich meinen Mann. Sie stehen immer am Ende der Bahnsteige und tragen Trenchcoat und Hut und verziehen keine Miene, nehmen die Frau in den Arm und in Besitz und küssen sie. Dann endet der Film. Der Mann stand unbeholfen da und er trug etwas, das vollkommen egal war. Er wirkt älter, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich hatte daheim versucht, nicht an den Mann zu denken. Weder an sein Äußeres noch, wie es sein mochte, einen vollständigen Tag mit ihm zu verbringen. Doch hatte mein Unterbewusstsein sich offenbar Bilder gemacht, die sich im ersten Moment nicht einlösten. Wir standen uns schweigend gegenüber. Ich könnte jede weitere Enttäuschung vermeiden, indem ich mich schnell in den Zug begebe, der zur Rückfahrt bereit am Gleis wartet. Einige unklare Momente lang schien mir das eine begehrenswerte Alternative zur Ungewissheit, die mir bevorstand. Allein ahnte ich, dass ich, hätte ich in jenem Moment aufgegeben, einen bleibenden Schaden davontragen würde, von dem ich nicht wusste, wie er genau aussehen sollte. Heute Abend. Das Haus, in dem sich Kim mit ihrem Großvater eine Wohnung teilt, ist mir bereits vor Wochen aufgefallen. Es ist so nachhaltig von den Luftwurzeln eines Baumes bedeckt, dass es wirkt, als hätte der Baum das Haus gefressen. Und es würde in seinem Magen noch ein wenig traurig schauen, aus halb erleuchteten Augen, bis es völlig verdaut ist. Als wir die Wohnung betreten, die durch die Baumwurzeln, die von außen durch das Fenster zu dringen scheinen, ein wenig unheimlich und zugleich behütet wirkt, sehe ich Kims Großvater erst nach einigen Sekunden. Er sitzt auf einem unbequem wirkenden Holzstuhl und liest eine Zeitung mit der Anstrengung eines Mannes, der Worten misstraut. Wäre Kims Großvater ein Tier, dann ein Mastiff. Mit seinem gedrungenen Körper, der beeindruckend viel Kraft zu haben scheint. Muskelberge und große Hände. Typische Mastiff-Hände. Unter altersloser brauner Haut. 1 Millimeter kurze weiße Haare. Und trübe Augen. Der Masseur macht keine Anstalten, mich zu begrüßen. Stattdessen beginnt er mich seltsam leer anzustarren. Wäre ich in einer anderen Verfassung, würden mich sein Blick und sein Schweigen nervös machen. Doch mein innerlicher Aufenthalt auf einem Parkplatz am Tor zur Hölle lässt mich jede Stumpfheitsolympiade gewinnen. Vielleicht würde sie und die Situation ein wenig auflockern, wenn ich sie massiere. Da er vermutlich besser massieren als reden kann, nicke ich. Er weist auf seinen Massagestuhl, auf dem ich halbhängend das Gesicht in eine Öffnung presse. Unter der ersten Berührung erstarre ich. Es ist Wochen her, dass ich berührt wurde. Ich weiß nicht, ob mir das Massiertwerden wirklich wohltut. Ich versuche während der Stunde nicht zu weinen. Es wäre mir unangenehm, des Klischees wegen. Als der Masseur fertig ist, legt er sich sein Handtuch um die Schulter und richtet sich auf. Vielleicht gehen wir jetzt zu Ihnen, holen Ihre Sachen und Sie ziehen hier ein für die Dauer Ihres Aufenthalts. Es wäre gut für Kim und für Sie. Damals, vor weniger als 4 Jahren, wir stiegen in ein Auto, fuhren an Ascona vorbei, das aus dem Autofenster rosa wirkte, wie die Hemden der älteren Herren an der Uferpromenade, und parkten neben der Straße am See. Ein tapezierter Lift fuhr außen am Berg ungefähr 200 Meter in die Höhe, und als wir ausstiegen, standen wir auf einer Wiese. Ein Schieferplattenweg führte zum Haus, das eingewachsen zwischen Palmen und Jasmin stand. Ein Bungalow mit großen, metallgerahmten Fenstern, innen ein alter Steinfußboden. Es gab 3 Räume, alle fast leer. Wenn man aus den Fenstern schaute, die die Räume fast in Wandgröße beherrschten, sah man nur das Blau des Sees und die Brissago-Inseln. Ich verlor mich in der genauen Beobachtung der Umgebung. Vielleicht, weil ich nicht wusste, was sonst zu tun sei. Das Haus hat einer alten Dame gehört. Die Dame war eine Bekannte meiner Eltern. Natürlich musste es eine Geschichte, einen Grund geben, dass er hier wohnte, in dieser Gegend, in die er so wenig passte wie ein tiefgefrorener Schinken in einer Abendhandtasche. Als ich sie das letzte Mal besuchte, saß sie am Fenster in der Wohnstube und sah auf den See. Sie hatte sich seit Tagen nicht bewegt und wirkte entsprechend. Ihre Haut schien aus Pergament und ihre Augen waren trüb, als trüge sie undurchsichtige Linsen. Sie saß da, weil ihr Mann vor einigen Tagen abgeholt worden war von den Bestattern. Und sie nicht wusste, wohin und vor allem, wie sie sich noch bewegen sollte. Sie war gelähmt seit vielen Jahren und ihr Mann hatte sie immer getragen. Vom Garten ins Haus, vom Haus ins Bett. Ich hatte sie also besucht und war dann bei ihr geblieben. 1 Woche saß ich an ihrem Bett. Weder aß noch trank sie. Manchmal aber schaute sie mit halbgeschlossenen Augen in die Sonne über dem See und empfand es dann komisch, dass selbst der See nicht mehr schön war ohne ihn. Bald wurde ihr Atem immer leiser und schließlich hörte ich ihn nicht mehr. Ich bin dann hier geblieben. Ich dachte, es wäre angenehm, an einem Ort zu wohnen, wo 2 Menschen gelebt haben, die so nett miteinander gewesen sind. Ich wollte etwas erwidern, aber ich hatte meine Stimme verloren. Innerhalb der folgenden Stunde bekam ich Fieber, mein Hals schmerzte und ich konnte nicht einmal mehr flüstern. Der Mann brachte mich zu Bett. In meinen Ohren rauschte ein hoher Ton und ich fiel in angestrengten Schlaf. Ich lag 1 Woche zu Bett. Und der Mann las mir nicht vor und erzählte mir nichts aus seiner Kindheit. Er hatte nur Angst um mich und fütterte mich ständig mit Honig. Er lag neben mir und schaute mich an, und wenn ich in der Nacht erwachte, lag er immer noch da und schaute. Seitdem sind wir zusammen. Ein Satz, den ich in meinem Leben bisher ebenso wenig verwendet hatte wie: Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch. Oder: Sie werden von meinen Anwälten hören. Am Morgen meiner vollständigen Genesung erwachte ich durch das Licht, das auf meinem Gesicht stand. Eng an den Mann gepresst, der gut roch und warm war. Seitdem sind wir zusammen. Was ich empfand, als ich den ruhenden Mann in unserer gemeinsamen Bettstatt ansah, war nicht jene atemlose Geisteskrankheit, die wir normalerweise unter »Ich habe mich verliebt« verstehen. Mein Gefühl war nicht flirrend, nicht aufgeregt, nicht lecken wollte es oder hecheln. Ich bin satt. Zum ersten Mal seit Beginn meiner eigenen Geschichtsschreibung fehlte mir nichts. Der Mann merkte nichts von den elementaren Erschütterungen meines bisherigen Lebens. Nichts davon, dass ich offenbar die Verliebtheit übersprungen habe, um gleich mit dem ganz Großen weiterzumachen. Er war der geworden, der mir am nächsten stand, der sich an mich gewöhnt hatte und der wollte, dass es mir gut ging. Wir waren uns einig, alle, die gegen uns waren, als Feinde zu betrachten, die wir gemeinsam ignorieren konnten. Wenn man das Liebe nennen möchte, dann eben. Eigenes Wort erfinden können. Also dann, Zimmer, heute Nacht. Ich habe unsere Sachen gepackt. Ich habe die neue Adresse in einen Umschlag gesteckt, der Mann darauf geschrieben und ihn neben der Tür befestigt. Dann die Treppen hinunter, 23, zum letzten Mal, zwei schwere Taschen. Unten nimmt mir der Masseur die Taschen ab und geht mir voran durch die Gasse. Vielleicht bin ich gestorben, wieder aufgewacht. Und muss bis in die Unendlichkeit den trostlosesten Moment meines Lebens wiederholen. Zum Strand laufen, in ewigem Mittag die Betonplatten betrachtend. Die schwüle Feuchtigkeit der Ebene, durch die der Weg ein paar hundert Meter weit führt. Eine Landschaft, die ich immer mit Agent Orange und Vietnam verbinde, Malaria und Vietcong. Ich kenne jeden öden Strauch. Jedes verdammte Insekt, das über die Betonplatten schlendert. Schweigend passieren wir den Strand. Wir sehen das Meer an und die Sonne, die über dem Kohlekraftwerk steht. Und die Wellen sind silbern. Gleich werde ich umfallen und nie wieder aufstehen vor Langeweile. Sie haben Ihr Leben angehalten und warten, ob es lohnt, zu einem Zeitpunkt, der Ihnen günstiger erscheint, die Batterien wieder einzulegen. Damals, vor 3,5 Jahren. Ohne einen weiterführenden Gedanken hatte ich meine Wohnung untervermietet, war Zug gefahren, hatte meine Kosmetikprodukte in sein Bad gestellt, mein Nachthemd in sein Bett gelegt und beabsichtigte mit Nachdruck, mein Leben wie gewohnt fortzusetzen. In den folgenden ersten Wochen meines neuen Lebens verhielt ich mich auf eine Weise abstoßend, die mich befremdete. Völlig entgegen den Erfahrungen, die ich bis zu jenem Zeitpunkt mit mir gemacht hatte, war ich plötzlich aufbrausend und unbeherrscht. Keine Person, auf die ich begeistert zugelaufen wäre, um sie kennenzulernen. Da! So warf ich die Nachttischlampe nach dem Mann, wenn er morgens zu munter war und mit mir reden wollte. Ich schrie ihn an, wenn er im Stehen aß. Ich wurde schweigsam und mein Mund spitz und böse, wenn er Musik auflegte, die ich verachtete. All diese Albernheiten, die wir uns zu Gesetzen machen. Unsere fixen Seh- und Hör- und Geschmackspräferenzen, die nur dazu dienen, etwas zu definieren, das undefiniert genauso sinnlos wäre. Wir bauen uns Gehhilfen und versuchen, mit ihnen zu schwimmen. Ich wusste das und konnte meine Impulse meinem Wissen nicht unterordnen. Wahrscheinlich wehrte ich mich einfach gegen eine Änderung in meinem Leben. So wie Theaterabonnenten oder Leser, die aufbrausende Briefe schreiben, weil irgendwas Neues passiert ist und der Mensch, verdammt nochmal, nur eine begrenzte Masse von Neuem verkraften kann. An mehr würde ich mich später nicht mehr erinnern können. Nur, dass mein neues Leben wütend begann und der Mann freundlich blieb. Er ist gut zu mir. In jedem Moment. Ein neuer Tag. Mittag. Seit 2 Stunden liege ich auf dem Bett und sehe in einen Schlingpflanzenbaum, der langsam immer näher rückt. Gleich wird er sich über mein Gebein hermachen, wird mich umschlingen und einverleiben. Man kennt diese unangenehme Eigenschaft der Hongkonger Bäume. Am Boden kauert Kim und macht Hausaufgaben. Ihr Atem beruhigt mich. Lies mir etwas vor, Kim. Im ersten Artikel. Ohne mich zu beachten, liest sie aus ihrem Mathematikbuch. Haben Sie einige Zufälle? Ihre leise Stimme beruhigt mich. Fast will ich einschlafen. Jede Sache in der Mathematik haben da bemerke ich den Masseur, der verlegen in der Tür steht. Wollen wir vielleicht zusammen einen Ausflug machen? Oh ja. Kim und ihr Großvater sehen mich an und ich ahne, dass Kim sich nichts mehr wünscht als Normalität. Eine Familie, auch wenn es nur eine geborgte ist. Einen Ausflug. Ich merke, dass sie zum ersten Mal so alt wirkt, wie sie ist, als sie aufspringt und zur Tür wedelt, sich fast überschlägt, vor Eifer schwitzt und nur mehr will, dass es immer so bleibt. Mit mir und dem Großvater und Ausflügen an sonnigen Tagen. Wer bin ich in meiner öden Trauer, ihr Freude zu verwehren? Auf dem Weg zur Fähre nehme ich den Masseur zum ersten Mal als Person wahr und nicht als schweigsamen Anhang eines frühreifen Mädchens, das mich auch nichts angeht. Er trägt eine Art leichten Sommeranzug, der ihn wie einen asiatischen Forscher wirken lässt. Auch wenn wir einen Ausflug machen, heißt es nicht, dass wir plötzlich das ausgelassene Ballspielen beginnen. Wir treten unseren Vergnügungsausflug an wie Geschäftsleute auf dem Weg zu einer feindlichen Übernahme. Kim geht ernsthaft neben mir und der Masseur uns voran, als hätte er eine Mission zu erfüllen. Der Masseur sucht nach einem Restaurant, in dem er mit seiner Frau gewesen war. Als sie noch lebte, versteht sich. Er geht schon mit der Leiche seiner Frau zu Tisch. Ich bezweifle, dass ich die Kraft habe, mit den beiden entspannt zu sitzen, ihr Schweigen zu ertragen und die Schwierigkeiten zu beobachten, die sie miteinander haben. Es ist sehr selten so, dass lustlos begonnene Unternehmungen sich zu einem Feuerwerk guter Laune entwickeln. Wir finden das Restaurant. Irgendeine indische Geschichte. Ein stickiger kleiner Raum mit schiefem Boden. Der Masseur träumt tatsächlich seit Jahren davon, noch einmal in diesem Dreckhaufen von Restaurant zu sitzen? Nur weil die Hormone, als seine Frau sich neben ihm befunden hatte, ihn belogen und ihm das Gefühl gegeben hatten, sich in einem Loire-Schloss aufzuhalten? Zum letzten Mal habe ich mit 17 Alkohol getrunken. Mit 18 habe ich es eingestellt, weil mir der Zustand nicht behagte. Dieses schwere Dämmern, dieses sich beim Reden zuhören und blöd werden. Aber Millionen Russen vertrauen ihr Elend dem Alkohol an. Können sie wirklich irren? Ein Rotwein, bitte. Ich höre mich Wein bestellen. Ich sehe Kim bedauernd an. Ich habe nicht die Kraft, ihr einen schönen Abend zu schenken. Damals, vor 1,5 Jahren, ein Überraschungsbesuch. Die merkwürdige Bekannte war schon seit 3 Tagen da. Das Haus ist ja eigentlich zu klein für 2 Personen. Mhm. Tage, die wie Monate erscheinen. Der Mann verließ das Haus am Morgen sehr zügig, ließ mich zurück mit der Bekannten. Es lag mir fern, ihm die Flucht übel zu nehmen. Ich hätte es ihm gleich getan, wenn ein alter Knochen aus seiner Vergangenheit angespült worden wäre. Ach, vertraust du ihm denn, wenn er den ganzen Tag weg ist? Die Bekannte, dieses alte schmutzige Hemd, das sich in einer Zwischenwand meines Koffers verfangen zu haben schien, das ich nun mit mir transportieren musste, und alle Versuche, es wegzuwerfen, waren bisher gescheitert. Jetzt wollte sie irgendwas unternehmen, irgendwo hingehen, irgendwo rumsitzen. So machten wir uns auf den Weg in die Stadt. Ihr redet aber nicht so viel miteinander. Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht viel gemeinsam. Dann platzte es aus mir heraus. Ich weiß nicht, warum du mich besuchen kommst. Dir gefällt es hier nicht. Und mir gefällt es nicht, dich hier zu sehen. Wir haben uns nichts zu sagen. Wir mögen uns nicht einmal. Warum kommst du? Ist das Masochismus? Geh doch einfach wieder nach Hause, such dir neue Freunde. Danach schwieg ich. Verstört von meiner eigenen Verzweiflung, die mich zu diesen Sätzen getrieben hatte, wie ich sie sonst nie gesagt hätte. Die merkwürdige Bekannte drehte sich um und bewegte sich mit einer Behendigkeit, die ihr nicht zuzutrauen war, zurück zu unserer Wohnstadt. Ich lief ihr hinterher, wollte beschwichtigen, beschönigen, meine Worte zurücknehmen und schaffte doch nur, hinter ihr zu laufen, zu beobachten, wie sie den Berg hochkroch. Gleich etwas, das man am liebsten erschlagen würde. Wie sie in mein Zimmer polterte und danach erstaunliche Ruhe einkehrte. Ich saß in der Küche und wartete. Wartete, dass sie mit ihrem Koffer herauskommt, dass irgendetwas geschieht. Doch nur der Abend kam. Und mit ihm der Mann, der auch merkwürdig steif war und ängstlich suchend um sich blickte. Dann öffnete sich die Tür und die Irre stand im Raum. Sie hielt ihre Hand in der Hand. Die Irre hat sich die Hand abgeschlagen. Heute Nacht. Mich gibt es nicht mehr. Wie schön das ist. Dass ich in den vergangenen Wochen nicht auf die Idee gekommen bin, mich gehörig zu betrinken, ist geradezu merkwürdig. Denn es ist so naheliegend. Zum ersten Mal seit Wochen kann ich atmen. Zum ersten Mal wieder lachen. Sei es auch nur über meine eigenen Scherze. Ich denke, ich unterhalte den Masseur und Kim ausgezeichnet. Sie hängen an meinen Lippen. Ich bin ein Füllhorn amüsanter Anekdoten. Aber es wird Zeit für mich zu gehen. Die Nacht ist noch jung und die Kluft zwischen den am Tisch versammelten Generationen zu groß. Ich bin in mir nicht mehr vorhanden. Ein Zustand, den ich nur empfehlen kann. Ich glaube, ich brauche Luft. Der Boden ist schräg in diesen alten Gebäuden. Beschwingt schlingere ich zum Ausgang. Was soll das jahrelange Meditieren im tibetanischen Hochland, wenn sich der gleiche Effekt mit zwei Flaschen schlechtem Rotwein erzielen lässt? Betrunken sein heißt, nicht an Fragen zu verzweifeln, auf die es keine Antwort gibt. Der freie Fall in die Grube scheint aufgehalten. Ich habe das unbedingte Gefühl von Erleuchtung. Ein wenig Nacht wird mir gut tun. Die Gassen im Rolltreppenviertel wirken, als ob Gäste einer exklusiven Party von einem Raum zum nächsten schlendern. Ich bewege mich filigran zwischen duftenden, wie rosa Puderquasten wirkenden Frauen in perlmuttfarbenen Kleidern. Ich folge ihrem guten Geruch durch die Nacht als Teil der Festgesellschaft. Damals, im Winter, vor 4 Monaten, nochmal langsam. Es war Winter am Lago und ich dachte mit Ekel an die bevorstehenden Feiertage. Weihnachten im Tessin bedeutete leere Häuser, geschlossene Läden und mit Brettern vernagelte Restaurants. 3 lange Monate wird das Licht sich kaum verändern. Nebel lag auf der Stadt, die noch nicht einmal eine Stadt war, und der Mensch hielt Winterschlaf. Die es sich leisten konnten, verließen ihre Häuser nicht. Sie schlurfen in Pyjamas herum, Speisereste im Haar, leere Pizzaschachteln unter dem Bett und Spinnen mit neurotischen Gesichtern spinnen ihre Netze zwischen den Läufen der Personen. Ich erinnerte mich an jenem Morgen so stark an das Gefühl, bei absurdem Wetter alleine zu sein, dass mir übel wurde. Für Sekunden, in denen ich aus der Wirklichkeit gefallen war. Ich wollte eine Zeitung kaufen, überquerte die erstarrte Piazza und erschrak, denn ich meinte, In einem der wenigen Cafés, die im Winter geöffnet hatten, fast außerhalb meines Blickfeldes, die merkwürdige Bekannte mit einer Armprothese gesehen zu haben. Ich trat näher an das Fenster des Cafés und versuchte herauszufinden, ob ich verrückt würde. Doch ohne Zweifel handelte es sich um die Bekannte, die ich in einer Anstalt glaubte. Mein Blick war glasig geworden, die Augen tränten von der feuchten Kälte und als ich meinen Blick wieder scharf stellte, war sie verschwunden. Alles Einbildung. Wieder zu Hause versuchte ich zu arbeiten. Aber es gelang mir nur unzureichend, weil ich innerlich nach Fluchtorten suchte. Reisezielen, an denen es garantiert kein Weihnachten gibt. Ich fand die kleine Insel mittags gegen 2. Sie sah perfekt aus. Im Meer vor Hongkong schwimmend, eine Mischung aus Kalifornien und etwas unbestimmt Asiatischem. Ein neuer Tag. Morgen. Ich liege in einem der Schlitze zwischen den schönen Fassaden der Hongkonger Hochhäuser. Ein schwarzer Korridor. Der Blick in den Himmel versperrt von schmutzigen Klimaanlagen, Kabeln, am Boden Müllsäcke, seltsamer Untergrund. Dinge, die man nicht untersuchen möchte. Mein Kopf ruht auf einem schwarzen Müllsack. Recht behaglich für die Umstände, die mir nicht klar sind. Eine Decke auf mir, deren Herkunft mir völlig rätselhaft ist. Ein Schuh ist alleine unterwegs. Und blaue Flecken an meinen Armen, die da gestern noch nicht waren. Aber wenigstens sind die Arme noch vorhanden. Ich taste meine Nierengegend nach frischen Operationsnähten ab. Ungewiss jedoch, wo genau sich die Nieren befinden. Ratlos übergebe ich mich, weil es mir angemessen scheint. Meine Beine sind noch vorhanden, darum stehe ich auf. Zu meiner ausgeprägten Übelkeit gesellt sich ein summender, dumpfer Kopf und Schmerzen in allen Gliedmaßen. Meine Schlafstätte befindet sich an einer Straße, die mir vertraut ist. Von hier kann ich in Minuten bei der Fähre sein. Selbstredend ist die Bootsfahrt mit einem Kater genauso wie jeder, der Erfahrung mit Überdosierung von Rauschmitteln gemacht hat, sich die Sache vorstellt. Ich verbringe die gesamte Überfahrt, ungefähr 100 Stunden, auf der Toilette. An Land bewege ich mich sehr unsicher. Die Aufgabe, meine schuhlosen Füße voreinander zu setzen und ein anmutiges Gesicht zu machen, erfüllt mich vollständig. Kurz vor der Masseurwohnung, die zu betreten mir natürlich unangenehm bevorsteht, hole ich mir noch eine mittelgroße Flasche mit Alkohol. Keine Ahnung, um was es sich handelt. Vielleicht Rattengift. Dann sind die Würfel gefallen. Ich könnte eine Nationalhymne singen, den Arm zum Gruß heben und der Auflösung meiner Organe mit Freude beiwohnen. Damals, vor 3 Monaten und 20 Tagen, ein Boot brachte uns zu der Insel, auf der wir 4 Wochen verbringen wollten. Ich lehnte mich an den Mann. Im Moment war der Mann müde und guter Laune, weil wir leicht bekleidet an Bord eines aufgeräumten Bootes sitzen konnten. Zum ersten Mal seit Wochen wieder Licht. Entkommen der Tessiner Kellerluft. Es gibt Orte, die es einem leicht machen, nicht zu Hause zu sein. Und die Insel ist einer von ihnen. In einem Büro trafen wir einen Hamster von einem Menschen, der uns zu unserer Wohnung brachte. 2 hübsche kleine Zimmer. Man sah das Meer nicht, doch direkt vor dem Schlafzimmerfenster befand sich die autofreie Hauptstraße, die man aus leisen Musikstücken zu kennen glaubte. Wir verteilten unsere Dosen in der Wohnung und liefen noch einmal die Straße auf und ab, um unsere Spuren zu hinterlassen, falls die Erde über Nacht untergehen sollte. Dann gingen wir in das Bett und Luft hörten den Menschen auf der Gasse beim leisen Reden und Lachen zu. Und mildes Licht aus roten Laternen färbte den Raum. Es riecht nach Fisch, Meer und Rauch. Und es ist genau so, wie man es sich als Kind vorgestellt hat. Im Bett liegend, um die Welt zu reisen. Dann legte ich meinen Kopf auf den Bauch des Mannes, wie jede Nacht. Der Bauch hob und senkte sich wie ein Meer. Und ich wollte nirgends anders sein als da, wo ich war. Am sichersten Ort der Welt. Ich habe sie nie wahrgenommen. Heute Mittag. Der Masseur trinkt mit mir. Wir haben vermutlich beide gut einen im Tee und ich würde mich jetzt gerne umbringen. Aber vielleicht muss man sich die guten Dinge verdienen. So wie ein delikates Essen mit einer anstrengenden Wanderung und einen albernen Urlaub mit einem Jahr deprimierender Bürotätigkeit. Sicher waren wir irgendwann verliebt gewesen, als wir sehr jung waren. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist wie mit einer Grippe. Man kann sich nicht an die Gefühle des Krankseins erinnern, wenn man genesen ist. Wissen Sie, was ich meine? Wir sind zusammengezogen nach der Heirat. Ich habe meine Massagepraxis aufgemacht. Sie hat in der Stadt gearbeitet. Bestimmt waren da aufregende Momente. Sicher waren da geschlechtliche Dinge, die großartig waren. Ich war ja jung und sie meine erste Frau. Aber ich habe sie vergessen. Erinnern kann ich mich nur an die Geburt unserer Tochter. Ich war in einem Maße aufgewühlt. Eine Naturgewalt. Neues Leben. Die Trauer erreichte ich erst später. Wie schnell sich alles abnutzt. Als die Tochter begann, am Abend wegzugehen, der Schock, mich sitzen zu sehen, mit der Frau und zu warten. Und ein imaginäres Strickzeug schwebte im Raum und wir waren alt geworden. Über Nacht von einem jungen Paar mit Kind zu einem alten Paar, das auf die Tochter wartet. Sehr weit entfernt die Zeit, als wir uns täglich berührt und umarmt hatten. Irgendwann waren wir uns so zu Gegenständen geworden. Wie sehr sie mir fehlen würde, habe ich erst gemerkt, nachdem sie weg war. Die Leichenträger sie abgeholt hatten. Und es so still war, dass es mir in den Ohren schmerzte. Der Masseur schweigt. Es ist wohl alles gesagt. Und mir fällt nichts anderes ein, als durch den Alkohol gelockert, meinen Arm um ihn zu legen. Was ich sonst nie gewagt hätte. Er ist kein Mensch, den man schnell berührt. Aber mit einigen Promille im Körper fühlt es sich angenehm an. Der Masseur küsst mich plötzlich. Dann sitzen wir schweigend nebeneinander. Das Meer ist völlig in einer Regenwolke verschwunden. Die Insel löst sich im Universum auf. Damals, vor weniger als 3 Monaten, der Himmel war zu blau an diesem Tag. Es war ein Donnerstag. Ich war träger Stimmung. Ich wollte keinen Ausflug machen. Wollte im Bett bleiben, wollte nicht im Bett bleiben, wollte keine Nudeln mehr. Und vielleicht war nach 3 Wochen einfach die Zeit gekommen, da ich mich nach Hause sehnte, um wieder etwas zu essen, das dem Kiefer Widerstand bot, Winterbekleidung zu tragen und kalte Hände zu haben. Ich fahre rüber und hol dir neue Zeitungen und bringe ein bisschen ehrliches Brot mit. Mhm. Ich bin in 2 oder 3 Stunden wieder da. Wir umarmten uns kurz, dann ging er die Treppe hinunter und ich winkte ihm aus dem Fenster hinterher, sah, wie er aus der Masse herausragte, weil er war, was mein Leben ausmachte. Meine Laune wurde besser, weil ich wusste, dass ich einen Menschen hatte, der nicht da war, aber zurückkehren würde. Ich las etwas, das vor meinen Augen verschwamm. Die Sonne fiel in den Raum und ich in einen leichten Schlaf. Als ich erwachte, war die Sonne schwächer geworden. Es war Nachmittag und irgendwas beunruhigte mich. Ich ging in die Küche, machte mir Kaffee, um munter zu werden. Und dann fiel mir auf, was nicht stimmte. Es war die Zeit. Der Mann ist seit 4 Stunden weg. Vermutlich sucht er Brot oder eine Überraschung. Oder er sitzt in einem Café. Vielleicht genießt er es einfach einmal, ohne mich zu sein. 4 Stunden waren wenig. Bedachte man, dass allein die Überfahrt zwischen 20 und 40 Minuten dauerte, abhängig davon, ob man ein Schnellboot nahm. Ich versuchte, mich zu beruhigen, anzugehen gegen die Angst, ihn in einer fremden Stadt zu wissen, in einem unvertrauten Land. 4,5 Stunden. Und wieder eine Fähre, auf der sich der Mann nicht befindet. Ich musste raus. Musste auf die Straße. Musste mich bewegen, weil es nun 5 Stunden her war, dass der Mann die Wohnung verlassen hatte. Er sitzt vermutlich schon am Anleger. Drüben auf der großen Insel. Sicher sitzt er da. Eine Zeitung und hat die Fähre verpasst. Kein Grund, nervös zu werden. Ich würde entspannt in ein Café gehen, etwas lesen und nur ab und an mal einen Blick auf die ankommenden Fähren werfen. Ich las immer wieder die ersten 5 Zeilen eines Buches, die Konzentration nicht vorhanden. Der Blick ging zum Bootsanleger, wo jetzt zum Feierabend halbstündlich Fähren eintrafen. Alle 10 Minuten hatte ich versucht, den Mann anzurufen, hatte ihm Nachrichten geschickt und war ohne Antwort geblieben. Wahrscheinlich hört er das Telefon nicht. Oder die Batterie ist leer. So etwas passiert häufiger, als man meinen sollte. Er wird sicher gleich kommen. Er ist immer gleich zurückgekommen. Warum sollte es heute anders sein? Unterdessen war die Dunkelheit gekommen mit frischem Wind. Und meine Aufregung war zu Panik geworden. Ich hatte das Café verlassen und stand am Anleger. 2 Fähren noch. 2 warte ich noch und dann... Dann wusste ich nicht. 2 Fähren kamen, es war 9. Der Mann war nicht an Bord. Und ich bestieg das Boot. Vielleicht ist er verunglückt. Jeden Tag verunglücken Menschen tödlich. Ein Auto von einem Kreisgelenk, das in die Menge rast. Ein umgefallener Kran. Ein Junkie mit einer Machete, der durchgedreht ist und Leute enthauptet, willkürlich. Das Boot legte am Schiffsterminal an. Ich lief am Pier entlang, alle Anleger prüfend und dann in Richtung des Rolltreppenviertels. Da kennen wir uns aus. Da sind wir immer gewesen. Ich sah in jedes Restaurant, jede Bar. Ich kroch über den Nachtmarkt von oben nach unten. Mit der Rolltreppe fuhr ich zum am Berg gelegenen Ende der Straße und lief. Immer schneller. Ich spürte, dass ein pathologischer Zustand eintrat. Ich kann nicht mehr denken. Nichts mehr wahrnehmen. Heute. Nacht. Ich bin vor der plötzlichen Nähe zu dem Masseur nach draußen geflohen. Ich komme an einem Geschäft vorbei. Der Teufel lenkt mich ins Innere, führt meine Hand zum Alkohol und erleichtert verlasse ich den Laden mit einer Flasche, die so groß ist, dass ich mich wie eine Ameise fühle, die eine Hamsterleiche in den Bau zieht. Am Anleger ist Ruhe. Träge folgt mein Blick einem Boot, das am Horizont unterzugehen scheint. Ich bin noch nüchtern genug, um zu verfolgen, wie sich der Alkohol in mir verteilt und wie er die Körperfunktionen umgehend verlangsamt, aufweicht, partiert und der Mund sich öffnet, bis ein wenig Speichel herausläuft. Eigentlich alles in Ordnung, denke ich. Oder was ein betrunkenes Hirn so unter Denken versteht. Ein angenehmer, warmer Platz. Ein Meer. Eine neue kleine Familie. Ich werde nicht zurückgehen in mein vertrautes altes Leben, das ich mir alleine nicht vorstellen kann. Ich werde hier bleiben und etwas Neues beginnen. Das ist ein angenehmer Gedanke. Hier bleiben. Mich für nichts entscheiden müssen. Jetzt ist das Boot am Horizont komplett verschwunden, hat sich aufgelöst und ist als übertrieben heller Mond in die Luft gestiegen. Der Anleger hebt und senkt sich schmatzend. Ein kleiner Ruck und ich könnte mich nach vorne fallen lassen. Ins Wasser, ins Hafenbecken, in die Tiefe, in die Schiffsschrauben, in den Alkohol. Vielleicht geht es schnell. Ich beuge mich nach vorne und sehe das schwarze Wasser an, das winkt. Wie das wohl ist, fernab des physiologischen Vorgangs, das Salzwasser, das in die Lunge eintritt. Semipermeable Biomembranen, Konzentrationsausgleich, Diffusion, Plasmolyse. Dann zerstückelt durch Schiffsschrauben. Ich habe lange gebraucht, bis mir klar geworden ist, dass ich die Menschen grandios überschätzt habe. Fast 40 Jahre lang. Leise erbreche ich mich ins Wasser und setze mich gerade hin, denn in mein Erbrochenes zu fallen und vielleicht noch mit Teilen davon auf einem Autopsietisch zu liegen, kommt mir so unwürdig vor. Wie auf der Toilette eines Flugzeuges sitzend abzustürzen. Damals, vor 2 Monaten und 15 Tagen, 2 Wochen waren atemlos vergangen. Ich hatte alle Krankenhäuser der Stadt besucht, alle Polizeistationen, hatte Flugblätter verteilt und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ich war bei der Botschaft gewesen, hatte mit der Polizei zu Hause telefoniert und einen Detektiv beauftragt. Keine Nacht war ich eingeschlafen, ich war umgefallen, meist in meinen Kleidern. Vom Schlafen wieder in die Senkrechte und losgelaufen war ich. Zu all meinen Terminen, Besprechungen, Übersetzern, Führern. Und so wachte ich wieder auf und wollte los, doch es gibt nichts mehr zu tun. Ich habe keine Verabredung. Da gibt es keine Notwendigkeit mehr, aktiv zu werden, außer alles von vorne beginnen zu lassen. Ich konnte nichts mehr tun. Und die Erkenntnis an jenem Morgen war: Ich befinde mich alleine auf einer Insel. Ich bin eine ältere Frau wie Millionen andere, ohne Mann, ohne ein Ziel für meine Hand in der Nacht, ohne etwas Warmes, das mich umgibt. Und ich saß da an jenem Morgen und die Welt ging unter vor dem Fenster. Keinen Schritt konnte ich machen und keinen Gedanken haben. Es tat zu weh. Alles in mir schien wie ein Bauchschuss, nur ohne Bauch und ohne Schuss. Und es war zerfetzt und Säure drüber geschüttet. Es ist doch die Liebe, die am Ende bleibt oder eben nicht bleibt und darum klar macht, dass der Rest Qual sein wird und Angst und Versagen und Hass. Und Leiden. Und Krankheit. Ein neuer Tag. Morgen. Angenehm aufgewacht bin ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Es ist noch eine schwache Erinnerung da an den Morgen, den ich früher sehr mochte. Noch nicht verschmutzt vom Atem der anderen. Kaum Motorengeräusche. Gelbe Wolken, dumme Ideen und warm sein, sich satt fühlen und kaum einen Unterschied spüren zwischen aufgehoben sein bei Nacht und sich bewegen am Morgen mit dem Tag vor sich. Ich öffne die Augen, weil der Körper schmerzt, der Geruch fremd ist und nicht angenehm. Ich liege verkrümmt neben dem Masseur. Er hält meine Hand. Die Berührung ist mir kaum erträglich. Meine Haare riechen schlecht, meine Kleidung ist schmutzig und mein Kopf tut weh. Oh. Ich nicke dem Masseur zu, der inzwischen auch aufgewacht ist. Die Kopfschmerzen sind so stark, dass sich kein Gefühl des Befremdens einstellt. Als ich aus dem Bad komme, besser riechend, mich jedoch nur unwesentlich erfreulicher fühlend, steht Kim vor mir. Ich sehe das Kind an, das mich aus seinen Augenschlitzen mustert und frage mich, was ich in dieser absurden Umgebung tue. Mit den Problemen mir fremder Menschen. Guten Morgen. Kim, ich kann deine Probleme nicht lösen. Ich verlasse die Wohnung, ignoriere Kraft meines unbändigen Willens den Alkoholladen und gehe in das Café, das auf der letzten Ecke der Insel steht, wo ein 500 Meter langer Steg zu dem auf dem Meer schwimmenden Bootsanleger-Ponton führt. In einem Ständer liegen die neuesten englischsprachigen Zeitungen aus und ich nehme mir eine Hongkong Times. Nicht, dass mich irgendetwas, was in einer Zeitung geschrieben sein könnte, interessieren würde. Ich habe allein keine Motivation, wieder starr geradeaus zu schauen. Denn ich kenne das geradeaus zu gut. Europa scheint noch zu stehen. Es gibt Tornados und Waldbrände, Überschwemmungen und das übliche Wettertheater. Ich blättere über die Seiten mit Hongkong-Politik zum Lokalteil, der mit dem Foto einer mir unangenehm vertrauten Frau beginnt. Die schwierige Bekannte hält lächelnd ihren Armstumpf in die Kamera. Der Artikel ist kurz und verrät, dass eine deutsche Frau verhaftet werden konnte, der Anstiftung zum Selbstmord, Besitz von Rauschmitteln sowie Geiselnahme vorgeworfen werden. Die Frau würde an ihr Heimatland ausgeliefert, die Geisel medizinisch betreut. Bei der Tat werden persönliche Motive vermutet. Ich lese die Seite der Zeitung und alles wirkt, als sei es aus einer befremdlichen TV-Serie. Ich studiere das Foto genauer. Im Hintergrund chinesische Polizisten in ihren Village People-Uniformen. Ein Schatten fällt ins Bild. Die Umrisse eines sehr großen Mannes. Ich starre das Bild an und bin versucht, einen Gedanken zu entwickeln. Doch werde ich abgelenkt, kurz bevor er sich in eine ordentliche Form bringen kann. Die Fähre. Die Sonne steht einen Zentimeter über dem Meer. Und ich betrachte das Deck gewohnheitsmäßig sehr genau. Und zwischen all den Chinesen, die nach Hause gehen, in ihr Leben, ihre Familien, die sie für heilig halten und unzerstörbar, vermeine ich, einen Riesen stehen zu sehen, dessen Haare rot im letzten Licht der Sonne leuchten. Der Mann schläft. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg. Es sprachen sie, Judith Engel. Der Mann, Markus John. Junge, Jens Harzer. Ein Freund, Achim Buch. Die Bekannte, Marion Breckwold. Kim, Leonie Lander. Masseur, Christian Redl. Komposition, Piano und Erhu, Gerd Bessler. Bassklarinette und Saxophon, Gabriel Coburger. Technische Realisation, Gerd Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Margit Kress und Katrin Albinus. Hörspielbearbeitung und Regie, Leonhard Koppelmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2010.